Schritt D, Übung 28. A. Haus und Schlüssel. Hausschlüssel. Haus und Tür. Haustür. Papier und Korb. Papierkorb. Sport und Verein. Sportverein. B. Schlafen und Zimmer. Schlafzimmer. Schreiben und Tisch. Schreibtisch. Waschen und Maschine. Waschmaschine. Fahren und Karte. Fahrkarte. Thank you.